Winkel am Wald aus den Gedichten von Georg Trakl, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Winkel am Wald an Karl Minnich. Braune Kastanien, leise gleiten die alten Leute in stilleren Abend, weich verwelken schöne Blätter. Am Friedhof scherzt die Amsel mit dem toten Vetter, Angeln gibt der blonde Lehrer das Geleite. Des Todes reine Bilder schauen von Kirchenfenstern, doch wirkt ein blutiger Grund sehr trauervoll und düster. Das Tor bleibt heut verschlossen, den Schlüssel hält der Küster. Im Garten spricht die Schwester fröhlich mit Gespenstern. In alten Kellern reift der Wein ins Goldene, Klare, süß duften Äpfel, Freude glänzt nicht allzu ferne, den langen Abend hören Kindermärchen gerne, auch zeigt sich sanftem Wahnsinn oft das Goldene, Wahre. Das Blau fließt voll Reseden, in Zimmern kerzenhelle, Bescheidenen ist ihre Stätte wohl bereitet, den Saum des Waldes hinab ein einsam Schicksal geleitet, die Nacht erscheint, der Ruheengel auf der Schwelle. Ende von Winkel am Wald.